بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نعم الله استس على بام استس بام هاتسجن الله زيجن تهيل زن البروفيت محمد صلى الله عليه وسلم. Liebe Geschwister, wir kommen heute zum neuen Kapitel. Nachdem wir über den Adhan gesprochen haben, stellt sich jetzt die Frage für den Muadhin, wann er den Adhan ausrufen soll. Und das bringt uns zu einem neuen Kapitel, und zwar zu den Voraussetzungen für die Gültigkeit des Gebetes. Shurut Sahat al-Salah. Oder Shurut al-Salah. Erstmal die Voraussetzungen für die Gültigkeit des Gebetes. Auf Arabisch oder im Islam, wenn man von einer Voraussetzung für die Gültigkeit spricht, also Shart, dann meint man damit eine Sache, die, wenn man sie nicht getan hat, dann ist das Gebet in diesem Fall ungültig. Und wenn man sie allerdings erfüllt hat, die Voraussetzungen, dann heißt es noch nicht, dass das Gebet gültig ist. Also noch einmal, eine Voraussetzung, ein Schart ist, dass du die Sache musst du auf jeden Fall tun. Wenn du sie nicht tust, dann ist deine Ibadah, die darauf aufgebaut ist, falsch und ungültig. Aber wenn du diesen Schart erfüllt hast, das heißt noch nicht, dass du deinen Gottesdienst richtig gemacht hast. Beispiel dafür nehmen wir die Gebetszeiten heute. Wir sind heute bei den Gebetszeiten. Wenn eine Gebetszeit eingetroffen ist, das ist die Voraussetzung dafür, dass dein Gebet gültig wird. Betest du vor der Zeit, ist dein Gebet ungültig. Aber wenn du dein Gebet in der zur richtigen Zeit verrichtest, das heißt noch lange nicht, dass dein Gebet richtig gewesen ist. Die Zeit war in Ordnung, aber es kann ja sein, dass du andere Sachen falsch gemacht hast. Darum geht es, wenn wir über Voraussetzungen für die Gültigkeit sprechen. Okay, die erste Voraussetzung für die Gültigkeit des Gebetes ist die Zeit, dass die Zeit auch wirklich eingetroffen ist. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. Das Gebet ist den Gläubigen zu festgesetzten Zeiten vorgeschrieben. Wer also ein Gebet absichtlich oder aus Versehen vor der Zeit verrichtet, dessen Gebet ist batil. Das heißt, sein Gebet ist unter Übereinkunft der Gelehrten ungültig. Allerdings, wenn man zum Beispiel aus Versehen ein Gebet vor seiner Zeit verrichtet hat, ich dachte zum Beispiel, die Dhuhr-Zeit ist schon eingetroffen, Mittagszeit, und ich habe 4 Rakat gebetet, aber nachhinein stellt sich heraus, die Zeit war noch nicht eingetroffen, ich habe vor der Zeit gebetet, dann sagen wir trotzdem, Allah subhanahu wa ta'ala wertet dieses Gebet als ein Nafila-Gebet, als hättest du ein freiwilliges Gebet verrichtet. Denn Allah subhanahu wa ta'ala lässt den Lohn der Gutes tun den Menschen nicht verloren gehen. Inna Allah la yudhi'u ajra man ahsana amala. Aber das Gebet ist ein verrichtetes Gebet, aber es ist kein gültiges Pflichtgebet, das er nämlich vorgehabt hat. Denn dafür muss die Gebetszeit eingetroffen sein. Des Weiteren, die Gebetszeiten sind fest vorgeschrieben. Und die Gelehrten sind sich darüber einig, dass wenn jemand vor der Zeit gebetet hat, das Gebet ungültig ist. Es wird überliefert worden über den Führer der Gläubigen, Umar ibn Khattab, radiallahu anhu, dass er gesagt hat, As-salatu laha waqtun sharatahu Allah laha. La tasihu illa bih. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala hat für das Gebet eine bestimmte Zeit festgeschrieben. Wenn man diese Zeit nicht einhält, ist das Gebet nicht richtig oder ungültig. Das Gebet wird auch erst zur Pflicht, sobald die Zeit eingetroffen ist. Das ist logisch. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagte, Aqim as-salata li duluki ash-shams. Er sagte, verrichte das Gebet beim Neigen der Sonne. Verrichte das Gebet beim Neigen der Sonne. Gemeint ist, wenn die Sonne, sie geht auf, sie steigt morgens auf und zur Mittagszeit steht sie im Zenit. Und sobald sie jetzt oben ist und sich jetzt weiter bewegt, wieder nach unten neigt, ja, dann beginnt ja bekannterweise die Mittagszeit, die Mittagsgebetszeit. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte, verrichte das Gebet zum Neigen der Sonne, beim Neigen der Sonne. Und das bedeutet, dass das Gebet erst Pflicht wird, wenn die Sonne neigt, also das Mittagsgebet. Also ist das Gebet erst Pflicht, sobald die Zeit eingetroffen ist. Denn vorher war es ja auch gar nicht gültig. Insgesamt sind die Gelehrten sich darüber einig, dass man Gebet zu Beginn der Zeit verrichten soll. Insgesamt sind sich die Gelehrten darüber einig, dass es am besten ist, dass man jedes Gebet zu Beginn der Zeit verrichten soll. Bis auf ein paar Ausnahmen, abgesehen, wie wir inshallah sehen werden. Und sie stützen sich unter anderem darauf, dass Allah subhanahu wa ta'ala eben gesagt hat, Aqim as-salata li duluk ash-shams, verrichte das Gebet beim Neigen der Sonne. Er hat nicht gesagt, ab diesem Zeitpunkt kannst du es verrichten, sondern er hat gesagt, verrichte es zu diesem Zeitpunkt. Also wird es bei der beste Zeitpunkt gewesen sein. Und ebenso sagte Allah subhanahu wa ta'ala, fastabiqul khairat, so wetteifert nach den guten Dingen. Und wenn ich eine gute Sache machen kann, dann wetteifere ich danach. Und das Gebet gehört zu den besten Taten überhaupt. Also je früher ich mein Gebet verrichte, desto besser ist es. Das allgemein, habe ich gesagt. Ebenso sagte Allah subhanahu wa ta'ala, wasari'u ila maghfirati min rabbikum, und beeilt euch zu einer Vergebung von eurem Herrn. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte, wassabiquna as-sabiqun ulaika al-muqarrabun. Und die Vorausgeeilten, ja, die Vorausgeeilten, das sind diejenigen, die Allah nahegestellt sein werden. Also die anderen Menschen vorausgeeilt sind mit den guten Taten. Und ebenso wurde der Prophet sallallahu alaihi wasallam gefragt, der Hadith bei Bukhari und bei Muslim, welche Tat mag Allah am liebsten? Ayyul amal ahabbu ila Allah? Dann sagte er, as-salatu ala waqtiha, das Gebet zu seiner Zeit, zu seiner richtigen Zeit, entweder in dem Rahmen oder zu seiner besten Zeit, kann man auch darunter verstehen. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte auch, hafidhu ala salawat, achtet auf die Gebete. Und zweifellos gehört zum Beachten und auf dem zum Beachten auf der Gebete, dass man sie zur richtigen Zeit verrichtet. Diese fünf Gebete, die Allah subhanahu wa ta'ala dem Muslim vorgeschrieben hat, innerhalb eines gesamten Tages, für sie hat Allah subhanahu wa ta'ala bestimmte Zeiten gesetzt. Eine Anfangszeit und eine Endzeit. Und diese Zeiten stimmen wunderbar überein mit der Lebensweise des Menschen. Sodass der Mensch, wenn er diese Zeiten einhält und seine Gebete zu dieser Zeit verrichtet, werden sie ihn niemals von anderen Sachen abhalten. Sondern sie sind zu Zeiten, die Gebetszeiten sind zu Zeiten gesetzt, an denen sie den Menschen nicht stören. Vielmehr, wenn ein Mensch seine Gebete zur richtigen Zeit verrichtet, wird Allah subhanahu wa ta'ala einem seine Sünden dadurch vergeben. Und Allah, oder der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat, wie wir kennen, im Hadith bei Bukhari, bei Muslim, bei anderen, hat er die fünf Gebete verglichen mit einem Fluss, in dem man sich fünfmal täglich reinigt. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam fragte, bleibt etwa, wenn man sich in diesem Fluss fünfmal pro Tag gereinigt hat, irgendetwas vom Schmutz am Körper hängen? Dann sagten die Gefährten, nein. Dann sagte er, ebenso ist es mit den fünf Gebeten. Allah löscht dadurch die Sünden aus. Diese fünf Gebeten sind die folgende. Das ist unser heutiges Thema. Zunächst einmal beginnen wir mit dem Dhuhr-Gebet. Das Mittagsgebet, das Dhuhr-Gebet, beginnt mit dem Neigen der Sonne. Mit dem Neigen der Sonne. Wie wir im Vers gelesen haben, gehört haben. Verrichte das Gebet beim Neigen der Sonne. Und wie weiß man, wann diese Zeit eingetroffen ist in der Realität? Man kann das selbst nachprüfen. Jeder Gegenstand in unserem freien Himmel wirft einen Schatten, wenn die Sonne scheint. Jeder Gegenstand unter dem freien Himmel wirft einen Schatten, wenn die Sonne scheint. Wenn die Sonne, wir wissen, sie geht im Osten auf. Und wenn sie im Osten aufgeht, das heißt, dann hat der Schatten in Richtung Westen, oder hat der Gegenstand einen langen Schatten in Richtung Westen. Wenn die Sonne im Osten aufgeht, dann hat der Gegenstand auf der anderen Seite einen langen Schatten in Richtung Westen. Je höher die Sonne aufsteigt, desto kürzer wird der Schatten, der in Richtung Westen geht. Und irgendwann einmal verschwindet dieser Schatten, der in Richtung Westen geht. Und dann wird es einen Zeitpunkt geben, an dem der Schatten von Osten her beginnt zu wachsen. Und sobald der Schatten dann von der anderen Seite beginnt zu wachsen, weil die Sonne schon auf der anderen Seite steht, das ist dann die Zeit, wann die Dhuhr-Zeit eingetroffen ist. Das ist die Zeit, wann die Dhuhr-Zeit eingetroffen ist. Noch genauer gesagt, wenn die Sonne ganz oben steht im Zenit, kann man einen Schatten beobachten von dem Gegenstand in Richtung Osten. Kann man einen Schatten beobachten Richtung Osten, obwohl er ganz oben steht. Also es verschwindet niemals komplett der Schatten. Der Schatten verschwindet niemals hundertprozentig. Aber der Schatten bleibt irgendwann mal stehen. Das ist nämlich der Zeitpunkt, wo die Sonne oben steht. Sobald jetzt die Sonne neigt in Richtung Westen, wird der Schatten, der sowieso schon da ist die ganze Zeit, ein bisschen länger. Das spielt gleich eine Rolle, wenn wir über das Asr-Gebet sprechen. Das heißt, dieser ursprüngliche Schatten, der da ist beim Stock, der bleibt immer da. Aber er bleibt kurz stehen dann, und wenn die Sonne im Zenit steht, und dann wird der Schatten ein wenig größer. Und dann beginnt die Dhuhr-Zeit. Und der Beweis, dass dies die Gebetszeit für das Dhuhr-Gebet ist, ist, dass der den berühmten Hadith, wo Jibril a.s. in Mekka bei der Kaaba kam zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und hat mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam 5 Gebete verrichtet am ersten Tag. 5 Gebete zu Beginn der 5 Gebetszeiten verrichtet. Und am zweiten Tag kam Jibril a.s. noch einmal zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und hat die Gebete zum Endzeitpunkt von jedem Gebet verrichtet. Und dann hat Jibril zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gesagt, zwischen diesen zwei Zeiten sind die Gebete. Zwischen diesen zwei Zeiten müssen die Gebete verrichtet werden. Und dann, jetzt wissen wir, wann die Gebetszeit beginnt. Die Dhuhr-Gebetszeit, die Mittagsgebetszeit. Wann endet die Mittagsgebetszeit? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, im Hadith bei Muslim, وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ. Also, die Gebetszeit, noch einmal zu Beginn der Gebetszeit. Die Gebetszeit ist, wenn die Sonne neigt. Und wie lange geht die Gebetszeit? Antwort, die Gebetszeit geht so lange, bis jeder Gegenstand genauso lang ist wie sein eigener Schatten. Das ist die Zeit im Dhuhr. Das ist die Zeit für das Dhuhr-Gebet. Und noch einmal gesagt, wir sagen noch einmal, es ist am besten, dieses Gebet zu Beginn der Zeit zu verrichten. Außer in einem Ausnahmefall, und zwar ist überliefert worden bei Bukhari und bei Muslim, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمْ. Er sagte, wenn die Hitze sehr stark ist, dann wartet ab mit dem Gebet, bis die Hitze ein wenig abgekühlt ist, denn die Hitze ist, denn die starke Hitze kommt von der Hitze der Hölle. Denn die starke Hitze kommt von der Hitze der Hölle. Das ist der einzige Zeitpunkt, also das ist beim Dhuhr-Gebet ein Grund dafür, dass man das Mittagsgebet nicht zu Beginn der Zeit verrichtet, sondern manchmal ein bisschen wartet, bis es ein bisschen kühler ist. Natürlich, die Grenze ist vor. Die Grenze ist bis zum Asr-Gebet. Vor dem Asr-Gebet musst du dein Gebet verrichtet haben. Salam alaikum. Das ist das Dhuhr-Gebet. Es beginnt also mit dem Neigen der Sonne und endet wo? Endet, sobald jeder Gegenstand so lang ist wie sein Schatten. Und wenn wir sagen, jeder Gegenstand ist so lang wie sein Schatten, dann meinen wir, der Gegenstand ist so lang wie der zusätzliche Schatten, der zusätzlich gekommen ist zum ursprünglichen Schatten. Weil wir haben gesagt, nochmal, wenn wir einen Stock aufstellen, dann hat er immer einen kleinen Schatten. Das haben wir gesagt. Aber wann ist die Dhuhr-Zeit zu Ende? Sobald zusätzlich zu diesem Schatten, der schon da war, ein so langer Schatten kommt, der so lang ist wie dieser Stock, also noch dazu kommt. So, dann ist die Dhuhr-Zeit zu Ende und es beginnt die Asr-Zeit. Dann beginnt die Asr-Zeit. Das ist die richtigste Ansicht unter den Gelehrten, dass die Dhuhr-Zeit dann endet, wann die Asr-Zeit beginnt, und dass dies in dem Moment ist, wo der Gegenstand so lang ist wie sein Schatten selbst. Das ist die Ansicht der Mehrheit der Gelehrten. Im hanafitischen Madhab gibt es eine zweite Ansicht. Es gibt zwei Ansichten im hanafitischen Madhab, die beide ihrem Imam Abu Hanifa rahimahullah zugeschrieben werden. Also sowohl in Bada'i al-Sana'i von al-Kasani als auch in Al-Bahr al-Ra'iq, zwei Werke vom Hanafitischen Madhab, findet man beide Aussagen oder beide Ansichten im Madhab vertreten. Manche sagen, die Gebetszeit vom Dhuhr endet dann, sobald jeder Gegenstand so lang ist wie der Schatten selbst, oder jeder Schatten so lang ist wie Gegenstand selbst, die Ansicht der anderen Gelehrten alle. Oder man findet die zweite Ansicht nach manchen Hanafiten, und das ist das Bekannte bei ihnen, dass der Schatten, dass das der Dhuhr-Zeit endet dann, wenn der Schatten doppelt so lang ist wie der Stock selbst oder der Gegenstand selbst. Das ist die zweite bekannte Ansicht unter dem Hanafitischen Madhab. Aber wie gesagt, zweifellos die richtigere Ansicht, und das sind alle, sind die authentischen Hadithe. Und ich habe nur einen einzigen Hadith bei Imam Ahmad rahimahullah in seinem Musnad gefunden, der darauf hinweist, was der Hanafitische Madhab gesagt hat. Und sowieso, solange es zwei Ansichten gibt, die Abu Hanifa zugeschrieben werden, dann ist es am besten, man hält sich an das, was die Mehrheit der Gelehrten gesagt hat. Und das ist auch das, was in den Hadithen, den anderen Hadithen alles überliefert ist. Dass eben die Dhuhr-Zeit endet dann, wenn der Gegenstand genauso lang ist wie sein Schatten oder umgekehrt. Das ist das Ende der Dhuhr-Zeit und das ist der Beginn der Asr-Zeit. Okay. Ich denke, das ist klar. Jetzt gehen wir weiter. Erstens, man soll das Asr-Gebet auch zu Beginn der Zeit verrichten. Aufgrund der allgemeinen Hadith, die wir erwähnt haben, und weil Jibril a.s. mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam das Asr-Gebet am ersten Tag zu Beginn der Zeit verrichtet hat. Und wann endet das Asr-Gebet? Das Asr-Gebet endet, gibt es verschiedene Ansichten unter den Gelehrten darunter. Warum? Weil es verschiedene Hadith darüber gibt. Erstens einmal hat Jibril a.s., als er mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam das Asr-Gebet verrichtet hat, hat er mit ihm das Asr-Gebet am zweiten Tag verrichtet, als der Schatten eines Gegenstandes doppelt so groß war wie der Stock selbst. Ja. Doppelt so groß war wie der Stock selbst. Dieser Hadith ist wann, oder diese Begebenheit, wann ist das passiert? In Mekka. Also in der mekkanischen Periode, vor der Hijra. Aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat auch gesagt, وقت العصر ما لم تصفر الشمس. Das Asr-Gebet oder die Zeit vom Asr-Gebet geht so lang, bis die Sonne gelblich wird. Und jeder von uns weiß, dass die Sonne zu Beginn ihrer Hitze oder zur Mittagszeit sehr grell ist, sehr grell ist, und irgendwann mal lässt diese grelle starke Farbe nach. Und besonders natürlich vorm Sonnenuntergang kann jeder auf die Sonne schauen, ohne dass ihm die Augen wehtun. Da ist die Sonne schon gelblich geworden, wie in diesem Hadith gemeint ist. Also sobald du schon auf die Sonne schauen kannst, ohne dass sie auf dich der Schmerzen verursacht, was das Sehen angeht, dann ist die Asr-Zeit laut diesem Hadith vorbei. Und nicht bis zum Sonnenuntergang aus diesem Hadith zu entnehmen. Und dieser Hadith, weil er, das übrigens bei Muslimen überliefert, weil er ein medinensischer Hadith ist und der Hadith mit Jibril ein mekkanischer Hadith ist, betrachten wir den ersten Hadith als aufgehoben und den medinensischen Hadith als aufhebenden Hadith. Das bedeutet, in anderen Worten, dass die Asr-Zeit endet, sobald die Sonne gelblich wird. Und der andere Hadith von Jibril ist aufgehoben, abrogiert. Wir handeln nicht mehr danach. Allerdings teilen die Gelehrten die Asr-Zeit in zwei Teile ein. Sie teilen die Asr-Zeit ein in eine Zeit, in der die erste Zeit vom Asr, sagen sie, darf man in der ersten Zeit vom Asr, in der Asr-Zeit, darfst du dir selbst aussuchen, wann du das Gebet verrichten möchtest. Je später du es machst, desto weniger Belohnung bekommst du. Wenn du es am Anfang machst, ist besser. Aber solange, bis die Sonne gelblich wird, hast du die Möglichkeit zu beten, wann du möchtest. Kannst du dir aussuchen. Aber sobald die Sonne gelblich geworden ist, bis zum Sonnenuntergang, das nennen sie Waqt Darura. Darura heißt normale Notwendigkeit. Das heißt, in dieser Zeit darfst du dein Asr-Gebet nur verrichten, wenn es eine Notwendigkeit gibt. Wenn du es zum Beispiel vergessen hast oder dein Gebet nicht verrichten konntest, weil es kein Wasser gab oder ähnliches, dann darfst du dein Ja'asr-Gebet in dieser Zeit verrichten. Und der Beweis dafür ist die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, als er gesagt hat, wer eine Raka'a vom Asr-Gebet verrichtet oder erwischt, noch bevor die Sonne untergegangen ist, der hat sein Asr-Gebet verrichtet. Wer sein Asr-Gebet oder wer eine Raka'a des Asr-Gebetes verrichtet, bevor die Sonne untergegangen ist, der hat sein Asr-Gebet verrichtet. Also zur richtigen Zeit noch rechtzeitig verrichtet. Auch wenn die letzten drei Raka'at alle schon verrichtet worden sind, nachdem die Sonne schon untergegangen ist. Okay? Es geht also, dass man ein Raka'a muss man mindestens erwischt haben, damit das Gebet zur richtigen Zeit verrichtet worden ist. Und so bekommen wir die Hadithe in Einklang, dass wir sagen, die Asr-Gebetszeit beginnt, sobald der Gegenstand, der Schatten eines Gegenstandes genauso lang ist wie der Gegenstand selbst und endet, die freiwillige Zeit endet, sobald die Sonne gelblich wird und danach, wenn die, oder orangefarbig wird, kann man sagen, ja, und danach, wenn die Sonne untergeht, dann ist die Zeit endgültig vorbei. Und über das Asr-Gebet kennen wir natürlich, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam besonders da großen Wert darauf gelegt hat, dass man das Gebet zur richtigen Zeit verrichtet. Denn er sagte, alaihi salatu wassalam, wer sein Asr-Gebet verpasst, ja, das ist für ihn so, als hätte er seine gesamte Familie und sein gesamtes Vermögen verloren. So schlimm ist es für ihn. Als hätte er sein gesamtes Vermögen, seine Familie, alle seine Familien sind gestorben, außer ihm selbst, und als hätte er sein gesamtes Vermögen verloren. Und natürlich die Reue, die man verspürt aufgrund einer solchen Sache, die man verpasst, ist Allahu A'lam, Tag der Auferstehung, wahrscheinlich noch viel größer als dies. Oder es wurde damit verglichen. Wie dem auch sei, das ist das Asr-Gebet. Das ist das Asr-Gebet. Es endet also die notwendige Zeit, Darura endet mit dem Sonnenuntergang. Und mit dem Sonnenuntergang ist gemeint, dass die Sonne komplett untergegangen ist. Also die ganze Scheibe komplett untergegangen ist, die Sonnenscheibe. Das war das Asr-Gebet. Dann gehen wir über zum Maghrib-Gebet. Das Maghrib-Gebet beginnt natürlich, sobald die Sonne komplett untergegangen ist. Und das heißt, sobald man von der Sonne nichts mehr sehen kann, sei es auf dem Flachland oder im Gebirge. Also wenn ich irgendwo bin und ich habe einen Berg neben mir, dann muss die Sonne nicht, darf die Sonne nicht mehr gesehen werden. Egal, ob ich auf diesen Berg neben mir steige oder ob ich auf dem Flachland bin. Also so kleine Hügel und sowas spielt also keine Rolle. Das ist damit gemeint. Ja? So. Und die Maghrib-Zeit, auch hier nach der richtigeren Ansicht, endet, sobald die rote Farbe weg ist am Horizont. Das heißt, sobald das rote Licht, die rötliche Färbung, die Abenddämmerung, die rote Abenddämmerung, die man am Horizont sehen kann, die rote Farbe, sobald sie weg ist, ist die Maghrib-Zeit beendet. Und wir wissen, wenn die rote Farbe weggegangen ist, was entsteht da? Entsteht da schon die Dunkelheit? Nein, erst kommt noch eine weißliche Farbe am Horizont. Und erst wenn die weißliche Farbe weg ist, dann kommt die Dunkelheit. Aber die Isha-Zeit beginnt schon mit dem Ende der Maghrib-Zeit und somit, wann haben wir gesagt, endet die Maghrib-Zeit? Sobald die rote Farbe am Horizont weg ist. Und das Maghrib-Gebet soll man auch zu Beginn der Zeit verrichten. Warum? Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam, als er mit Jibril das Gebet an der Kaaba verrichtet hat, hat er am ersten Tag und am zweiten Tag das Maghrib-Gebet zur selben Zeit verrichtet. Alle Gebete hat er am Anfang der Zeit verrichtet und dann am Ende der Zeit verrichtet. Alle Gebete. Nur nicht das Maghrib-Gebet. Das Maghrib-Gebet hat er an beiden Tagen, am ersten und am zweiten Tag, zur selben Zeit verrichtet. Das weist darauf hin, unter Übereinkunft der Gelehrten, weist nicht darauf hin, dass es nur einen Moment gibt, in dem man sein Gebet verrichten kann. Nein, sondern dass die Zeit eng ist beim Maghrib-Gebet. Und dass man nicht so die Spanne hat, wie beim Fajr oder beim Dhuhr oder beim Asr oder beim Maghrib oder beim Isha-Gebet. Das ist mit dem Hadith gemeint, wallahu a'lam. Das Maghrib-Gebet soll man also verrichten, so früh es geht. Und der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, ist überliefert über ihn, dass er auch das Maghrib-Gebet frühzeitig verrichtet hat. Sobald die Sonne untergegangen ist, hat er sein Maghrib-Gebet verrichtet. Und deswegen soll man auch, wenn man das Sunna folgen will und man sein Fasten bricht, bricht man sein Fasten mit einigen Datteln und danach verrichtet man sein Gebet und danach kann man weiter essen, wenn man weiter essen möchte. Aber was viele Leute machen leider, sie essen 3/4 Stunde lang oder noch mehr und danach verrichten sie ihr Maghrib-Gebet. Inshallah ist es die Gebetszeit noch lange nicht ausgetreten, weil das Maghrib-Gebet hält zumindest in Deutschland länger an als 45 Minuten. Aber wie gesagt, die Sunna ist es, dass man sein Maghrib-Gebet zurichtet zu Beginn der Zeit und nicht es hinausschiebt. Dann machen wir kurz hier Pause. Danach reden wir noch über die zweiten Gebet, über das Isha-Gebet und über das Fajr-Gebet. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Dann schauen wir uns jetzt die vierte und die fünfte Gebetszeit noch an. Und zwar das Isha-Gebet als viertes Gebet. Die Gebetszeit vom Isha-Gebet, vom Nachtgebet, wie man es auf Deutsch manchmal übersetzt, beginnt, sobald die Maghrib-Zeit beendet ist. Also sobald die Sonne, das Gebet fürs Maghrib, die Sonnenuntergangsgebet zu Ende ist, beginnt die Zeit fürs Isha-Gebet. Wann ist das? Haben wir gesagt, sobald die rote Farbe am Horizont verschwunden ist. Okay. Wann endet die Isha-Zeit? Die Isha-Zeit endet nach der richtigeren Ansicht, sobald die Mitte der Nacht eingetroffen ist. Und die Mitte der Nacht, gemeint ist nicht damit 12 Uhr, sondern mit der Mitte der Nacht ist gemeint tatsächlich die Mitte der Nacht, wie sie wirklich ist. Mit anderen Worten, man berechnet die Zeit zwischen dem Maghrib, dem Sonnenuntergang, und dem zweiten Fajr. Also das sage ich gleich, also sagen wir einfach nur Fajr, Morgendämmerung, und halbiert die Zeit und dann weiß man, wann die Mitte der Nacht ist. Und da endet die Isha-Zeit. Da endet die Isha-Zeit vollständig. Und der Beweis ist, dass es keinen Hadith gibt, der sagt, dass du nach dieser Zeit den Isha verrichten darfst. Und es keinen Hadith gibt, der besagt, dass jemand oder der Prophet oder die Sahaba sowas absichtlich ihr Gebet nach der Mitte der Nacht verrichtet haben. Wenn ich natürlich sage, es gibt kein Hadith, dann meine ich damit, ist keiner uns über den Weg gelaufen bis jetzt. Wir haben das Gegenteil. Der Prophet sagte, das Isha-Gebet endet bei der Mitte der Nacht. Und der Hadith ist klar. Das ist im Hadith von Jibril erwähnt und auch bei anderen Hadithen. Aber warum haben manche Gelehrte gesagt, dass auch die Isha-Gebetszeit in zwei Teile eingeteilt wird? Manche Gelehrte haben gesagt, das Isha-Gebet beginnt, wenn die rote Abenddämmerung weg ist, und endet mit die freiwillige Zeit bei der Mitte der Nacht. Und dann haben sie gesagt, ab der Mitte der Nacht bis zur Morgendämmerung ist wieder Waqt Darura, eine Zeit der Notwendigkeit. Das heißt, konntest du sie nicht vorher verrichten, darfst du sie dann später verrichten, das Gebet später verrichten. Machst du es absichtlich, bist du ein Sünder und du hast zur falschen Zeit gebetet, außerhalb der Zeit. Aber hast du ein Argument, ein gesetzliches Argument wie verschlafen oder kein Wasser, dann hast du die Möglichkeit, dein Gebet später zu verrichten. Und zwar nach der Mitte der Nacht. Was ist der Grund, der Beweis, warum manche Gelehrte das gesagt haben? Und zwar bei Sahih Muslim hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ihr kennt die berühmte Geschichte, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam mit einigen Sahaba auf der Reise war. Und dann hat er Bilal radiallahu anhu beauftragt, dass er die Muslime, das ganze Heer wecken soll, die ganze Armee wecken soll. Und dann hat Bilal radiallahu anhu verschlafen und ebenso hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam verschlafen. Und alle, die ganze Armee hat verschlafen. Keiner ist zum Fajr-Gebet aufgewacht, erst nachdem die Sonne schon das ist, weit oben stand. Also die Sonne war schon längst aufgegangen. Und danach, in diesem Zusammenhang, sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam auf Arabisch: Laysa fin naumi tafriyta, innama tafriyta ala man akhara as-salata hatta yadkhula waqtu as-salati al-ukhra. Also, in Bezug auf Verschlafen besteht keine Sünde, sage ich mal jetzt. Ja, ich übersetze es einfach mal als Sünde. In Bezug auf Verschlafen besteht keine Sünde. Das heißt, wenn jemand verschläft ein Gebet, dann liegt auf ihm keine Sünde. Da kann nichts dafür. Verschlafen ist verschlafen, vergeben. Aber Sünde liegt auf demjenigen, der sein Gebet so lange hinausschiebt, bis die nächste Gebetszeit eingetroffen ist. Warum hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam das auch gesagt? Weil die Sahaba waren in dieser bestimmten Oase. Irgendwo waren sie in der Wüste. So, und dann hat er, nachdem die alle aufgewacht sind, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht den Menschen gesagt, verrichtet euer Gebet jetzt oder versammelt euch, damit wir unser Gebet verrichten, sondern er hat erst der gesamten Armee angeordnet, dass sie weiterziehen soll. Und er hat es damit begründet, dass der Shaitan in diesem Ort gewesen ist. Und deswegen ist er aus dieser Oase weitergezogen. Und erst später, als sie von diesem Fleck weg waren, hat er den Leuten angeordnet, jetzt die Gebetswaschen durchzunehmen und dass sie dann das Fajr-Gebet zusammen verrichten. Und dann hat man Angst gehabt, dass man sein Gebet zu spät verrichtet. Warum hat man nicht sein Gebet direkt nachgeholt, nachdem man sich daran erinnert hat? Und dann hat der Prophet auch dann gesagt, in Bezug auf Schlafen besteht keine Sünde, gibt es keine Bedrängnis. Sondern Bedrängnis gibt es, oder die schlimme Sache ist es, wenn man sein Gebet erst verrichtet, nachdem die neue Gebetszeit schon eingetroffen ist und man sein Gebet immer noch nicht verrichtet. Und deswegen ist die richtigere Ansicht, dass wenn man ein Gebet verschlafen oder verpasst hat, hat man die Möglichkeit, sein Gebet nachzuholen, solange nicht die neue Gebetszeit eingetroffen ist. Die kommende Gebetszeit eingetroffen ist, in Bezug auf Fajr. Weil der Prophet sagt in einem anderen Hadith, wer sein Gebet verschlafen hat oder es vergessen hat, er soll es verrichten, sobald er sich daran erinnert. Kennen wir den Hadith. Man nahm an Salatin aw nasiya falyusalliha idha dhakaraha. Ja? Das heißt, wer sein Gebet verschlafen hat oder vergessen hat, soll es verrichten, sobald er sich daran erinnert hat. Wenn du das machst, ist das Beste, was du machen kannst. Sobald du dich daran erinnerst oder verschlafen hast, sobald du dich daran erinnerst, machst du dann dein Gebet. Das ist das Beste, was du machen kannst. Allerdings solltest du sagen, nein, ich schiebe es noch hinaus, eine halbe Stunde oder eine Stunde. Solange die Dhuhr-Zeit eben noch nicht eingetroffen ist, hast du die Möglichkeit, dein Gebet hinauszuschieben, nach der Ansicht, die Hadithen miteinander verknüpft und verbindet und vereint. Und dieser Hadith ist kein Beweis für jemanden zu sagen, man darf sein Gebet hinausschieben, bis das nächste Gebet eingetroffen ist, allgemein. Das ist Quatsch, weil der Hadith redet hier vom Verschlafen. Der Hadith spricht hier vom Verschlafen. Eine Person, die hat verschlafen, und diese Person schiebt ihr Gebet hinaus. Und nicht eine Person, die absichtlich ihr Gebet verstreichen lässt. Wer sein Gebet absichtlich verstreichen lässt, nach manchen Gelehrten sagt, braucht man dieses Gebet dann gar nicht mehr nachholen, wenn man sein Gebet absichtlich verstreichen lässt. Aber nach der Ansicht der vier Gelehrten muss man sein Gebet trotzdem auch noch nachholen. Tayyib, deswegen noch einmal sagen wir, das Isha-Gebet endet beim in der Mitte der Nacht. Endet in der Mitte der Nacht und die Zeit der Notwendigkeit gibt es gar nicht. Das ist jetzt, worauf wir eigentlich hinauskommen wollten. Beim Isha-Gebet gibt es keine Zeit der Notwendigkeit. Wenn die Hälfte der Nacht eingetroffen ist, ist die Zeit vorbei. Beim Asr-Gebet haben wir gesagt, gibt es zwei Zeiten. Warum? Weil wir dafür zwei Hadithe haben. Aber beim Isha-Gebet haben wir keine zwei Hadithe dafür, wir haben nur diesen einen Hadith. In manchen Hadithen heißt es bis zum Drittel der Nacht, in manchen bis zur Mitte der Nacht. Also bis zur Mitte der Nacht ist es auf jeden Fall zweifellos erlaubt, sein Gebet hinauszuschieben. Und beim Isha-Gebet ist es sogar gut, dass man sein Gebet später verrichtet. Beim Isha-Gebet ist es gut, wenn man sein Gebet nicht zu Beginn der Zeit verrichtet, sondern später. Das ist eine Ausnahme. Bei allen Gebeten haben wir gesagt, am besten du verrichtest dein Gebet am Anfang der Zeit. Dann haben wir gesagt, beim Mittagsgebet, Dhuhr-Gebet, wenn es sehr heiß ist, ist besser, du wartest ein bisschen. Beim Isha-Gebet ist es überhaupt besser, wenn du dein Gebet nicht am Anfang der Zeit verrichtest, sondern dann es verschiebst in Richtung Mitternacht, in Richtung der Mitte der Nacht. Das gilt aber nur, wenn du alleine bist. Wenn du alleine betest, die Frau alleine, sie kann das machen, zu Hause zum Beispiel, weil sie befreit ist von der Pflicht in der Gemeinschaft. Aber wenn du in einer Gemeinschaft bist und du hörst den Adhan, du musst kommen, auch wenn es heiß ist, und du kannst kommen. Und du musst kommen, auch wenn die Gemeinschaft ihr Isha-Gebet zu Beginn der Zeit verrichtet. Und das machen ja die meisten Moscheen heutzutage, wenn nicht alle. Alle verrichten ihre Gebete in der Moschee, ihr Isha-Gebet zu Beginn der Isha-Zeit. Alle, bis vielleicht eine Ausnahme, ich habe noch nie was davon gehört. Und deswegen, da musst du kommen, wenn du ein Adhan hast, musst du kommen, musst du erscheinen. Und deswegen ist es besser, am besten du hältst dich mit der Gemeinschaft. Und so hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam es gemacht. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist überliefert über ihn, kann der Nabi sallallahu alaihi wasallam yastahibbu an yuakhir al-Isha. Er hat es geliebt, dass er mochte es, das Isha-Gebet hinauszuschieben. Er mochte das Isha-Gebet hinausschieben. Auf der anderen Seite hat Jabir radiallahu anhu gesagt, إذا رآه مجتمعوا عجلا وإذا رآه أبطأوا أخر. Er sagte, wenn er gesehen hat, dass die Menschen schon sich versammelt haben zum Gebet, im Isha-Gebet, dann hat er sein Gebet verrichtet, sobald sie schon da waren. Und wenn er gesehen hat, dass nur wenige Leute da sind, hat er gewartet, bis es mehr gewesen sind. Das ist das Beste, dass du guckst, wann die meisten Muslime da sind, wenn du Imam einer Moschee bist oder ähnliches. Und diese beiden Hadith, die ich gerade vorgelesen habe, sind bei Bukhari und bei Muslim. Sehr schön. Jetzt wissen wir, Alhamdulillah, wann die Isha-Zeit beginnt und wann die Isha-Zeit endet. Übrigens, vor dem Isha ist es makruh, verhasst, verpönt, zu schlafen. Denn die Wahrscheinlichkeit besteht dann, dass du dein Gebet verschläfst. Denn wenn du nach dem Maghrib einschläfst, besteht die Wahrscheinlichkeit, dass du bis zu später als Mitte der Nacht weiterschläfst. Wenn nicht sogar bis zum Fajr. Wenn nicht sogar nach dem Fajr. Das ist die eine Sache. Und es ist auch makruh, danach wach zu bleiben, wenn es sinnlos ist. Also wenn es sinnlos ist, nach dem Isha-Gebet wach zu bleiben, soll man das nicht tun. Sondern nur, wenn man etwas Sinnvolles zu tun hat, islamisch gesehen Sinnvolles zu tun hat, dann kann man nach dem Isha-Gebet wach bleiben. Ansonsten hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam es gehasst, dass man nach dem Isha-Gebet sitzt und redet und Einladungen macht und geht und sowas ähnliches. Warum? Weil wir in der Realität sehen können, dass jemand, der nach dem Isha-Gebet nicht direkt schlafen geht, er betet natürlich nicht in der Nacht sein Gebet, sein Nafila-Nachtgebet, und des Öfteren verschläft er sein Fajr-Gebet. Und hier haben wir einen Beweis, dass man im Islam die Ursachen, also dass es verwenden muss. Okay. Dann kommen wir zum letzten Gebet, zur letzten Gebetszeit, und zwar zum Fajr-Gebet. Zum Fajr-Gebet. Das Fajr-Gebet beginnt mit der Morgendämmerung. Die Morgendämmerung allerdings ist nicht ganz klar für viele Menschen. Also, manche Menschen, sobald sie im Horizont etwas Helles sehen, nachdem es Nacht war, sagen sie, es ist Fajr-Zeit. Das ist aber nicht richtig. Denn es gibt zwei Phasen. Es gibt eine Phase, zu der es im Himmel hell wird kurz, dann wird es wieder dunkel. Und danach wird es wieder hell. Und das ist das, was die Gelehrten meinen mit dem zweiten Fajr. Deswegen sagen sie, sobald der zweite Fajr aufgetaucht ist, beginnt die Morgendämmerung, beginnt die Fajr-Zeit. Also, kann man mal beobachten, wenn man in der Nacht den Himmel beobachtet, kurz vor Fajr-Zeit, wird der Himmel irgendwann so im letzten Sechstel, mal kurz hell und dann wird er wieder dunkel und dann wird er wieder hell und dann wird er immer wieder heller, bis die Sonne aufgeht. Und diese zweite Zeit, das ist die Zeit, die wir mit dem Fajr-Gebet meinen, mit der Morgendämmerung meinen, wenn wir davon reden. Wie kann man diese zwei unterscheiden? Angenommen, du bist draußen und siehst diese Helligkeit im Himmel und du denkst, es ist Fajr. Wie kannst du den ersten Fajr vom zweiten Fajr unterscheiden? Man nennt übrigens den ersten Fajr den lügnerischen Fajr oder den lügenden Fajr und den zweiten Fajr den wahrhaftigen Fajr, weil der eine kann die Leute täuschen, der andere nicht. Und zwar gibt es drei Unterschiede zwischen diesen beiden Fajr-Sorten. Erstens einmal, beim ersten Fajr zieht sich das Licht, das du am Horizont siehst, von Osten nach Westen. Beim zweiten Fajr zieht sich das Licht von Norden nach Süden. Das ist ein deutlicher Unterschied. Der zweite Unterschied ist, nach dem ersten Fajr wird es wieder dunkel, wie wir gesagt haben. Am zweiten Fajr wird es immer wieder heller, immer heller. Der dritte Unterschied ist, dass der erste Fajr, die Helligkeit siehst du, aber er ist nicht mit dem Horizont verbunden. Du siehst praktisch eine helle Schicht und dann siehst du eine dunkle und dann ist das ist Festland oder Meer. Und beim zweiten Fajr, beim richtigen Fajr, ist die Helligkeit mit dem Horizont direkt verbunden. Und so weißt du, wie du die eine Fajr-Zeit von der anderen unterscheiden kannst. Wann endet die Fajr-Zeit? Selbstverständlich mit dem Aufgehen der Sonne oder mit dem Sonnenaufgang. Wenn die Sonne aufgegangen ist, komplett aufgegangen ist, dann ist die Fajr-Zeit vorbei. Und nicht natürlich, nicht also bis zum Dhuhr oder sowas. Manche Leute vielleicht verstehen den Hadith, den ich vorhin gesagt habe, falsch. Also die Fajr-Zeit beendet natürlich, sobald die Sonne aufgegangen ist. Das wissen wir alle. Wann ist es am besten, die Fajr-Zeit zu verrichten? Wir sagen noch einmal, am besten ist es, die Fajr-Zeit zu Beginn der Zeit zu verrichten. Das ist auch wiederum die richtigste Ansicht. Nach der anderen Ansicht, die Ansicht der Hanafiya, ist es am besten, das Fajr-Gebet spät zu verrichten, sobald es schon relativ hell geworden ist. Worauf stützen sich beide? Die Mehrheit der Gelehrten stützt sich auf einen Hadith bei Al-Bukhari und bei Muslim. Und zwar, indem es heißt: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح فيصلي معه النساء ثم يرجعن إلى بيوتهن لا يعرفن من شدة الغلس. Und zwar, Aisha radiallahu anha, glaube ich, war es, sie hat uns mitgeteilt, dass der Gesandte Allah صلى الله عليه وسلم das Fajr-Gebet zu verrichten pflegte und ebenso die Frauen mit ihm, also es waren viele Frauen, die hinten mitgebetet haben, dann kehrten sie zu ihren Häusern zurück und man konnte sie aufgrund der Dunkelheit nicht erkennen. Man konnte sie aufgrund der Dunkelheit nicht erkennen. Das beweist was? Das beweist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam das Fajr-Gebet zu Beginn der Zeit verrichtet hat, sehr früh verrichtet hat. Worauf stützen sich die Hanafiyyah? Sie stützen sich auf einen Hadith, der ebenfalls sahih ist. Bei Tirmidhi, Abu Dawud, Darimi sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Asfiru bil Fajr, fa innahu a'zamu lil Ajr. Und bevor ich das übersetze, denn genau auf die Übersetzung kommt es nämlich an, denn das Wort Asfiru, auf das Wort kommt es an, wie man es versteht. Die einen Gelehrten verstehen darunter, und zwar die hanafischen Gelehrten verstehen, Asfiru bil Fajr, das heißt, verrichtet euer Fajr-Gebet, wenn der Fajr klar und deutlich schon eingetroffen ist. Also wenn es relativ hell geworden ist. Wenn es klar und deutlich hell geworden ist. Das ist übrigens, deswegen nennt man das Wort Asfiru, kommt von der Wurzel Safara. Und Safara und Safar, das Reisen oder die Reise, ist das der gleiche Wortstamm. Und sprachlich nennt man die Reise Safar, weil auf der Reise die Charaktereigenschaften eines Menschen klar und deutlich werden. Willst du jemanden kennenlernen, wie er wirklich ist, wie er denkt und lebt, dann musst du mit ihm irgendwas unternehmen. Entweder handelst du mit ihm oder du gehst mit ihm auf Reise. Weil bei den Reisestrapazen Anstrengung, da wird klar, wie viel Geduld man hat, wie freundlich man ist, wie bereit man ist zu helfen und so weiter und so fort. Deswegen nennt man im Arabisch Safar, Safar. Also warum ist die Reise, wird Safar genannt, weil da alles klar und deutlich wird. Also gemeint, Sie haben den Hadith verstanden, sobald es klar und deutlich wird, die Gebetszeit klar und deutlich, dann verrichtet euer Gebet. Allerdings gibt es einen Grundsatz bei der, im Fiqh, und zwar oder im Usul. Er bedeutet, إذا دخل الاحتمال بطل الاستدلال. Das heißt, sobald ein Hadith auf zwei Arten und Weisen verstanden werden können, und es geht gerade um den Hadith, wie er zu verstehen ist, und du kannst ihn auf beide Arten und Weisen verstehen, dann kannst du diesen Hadith nicht mehr benutzen als Beweis. Natürlich nicht, weil du kannst mir nicht sagen, warum die Bedeutung richtig ist und meine Bedeutung falsch ist. Deswegen können wir den Hadith nicht mehr uns drauf verlassen. Sondern du musst dann den Hadith so verstehen, wie andere klare Hadithe es ausgesagt haben. Und zwar, warum, wie kann man den Hadith noch verstehen? Asfiru bil Fajr haben die Mehrheit der Gelehrten wie verstanden, dass du dein Gebet so lange verrichten sollst, bis es klar und deutlich im Himmel wird, dass es vom Fajr ist. Das heißt, du sollst dein Gebet, Fajr-Gebet lang verrichten. Und das ist bekannt, dass das Fajr-Gebet gehört zu den Gebeten, die man lang in die Länge ziehen soll. Und deswegen hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam freitags im Fajr-Gebet hat er in der ersten Raka'a welches Sura gelesen? As-Sajda. As-Sajda hat drei Seiten. Okay? Und er hat in der zweiten Raka'a hat er Surat Al-Insan gelesen. Al-Insan hat knapp zwei Seiten. Knapp zwei Seiten. Also insgesamt fünf Seiten, relativ viel. Relativ viel, was man im Gemeinschaftsgebet, beim Pflichtgebet lesen sollte oder darf, höchstens eigentlich. Und viel mehr sollte man nicht lesen, damit man es den anderen Leuten nicht schwer macht. Auf jeden Fall, so haben die meisten Gelehrten das verstanden. Und der Hadith von Aisha ist klar. Ich meine, dass die Frauen, wie heißt es, nicht gesehen werden konnten aufgrund der Dunkelheit und nicht erkannt werden konnten. Dieses, liebe Geschwister, sind die fünf Gebetszeiten, die Allah subhanahu wa ta'ala dem Muslim zur Pflicht gemacht hat. Deswegen müssen wir uns daran halten. Wir dürfen weder die Gebete vorher verrichten, noch später verrichten. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagte über diejenigen, die ihr Gebet zur falschen Zeit verrichten, zu spät verrichten, sagte, وَيْنُ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. Wehe denjenigen Betenden, die ihren Gebeten gegenüber unachtsam sind. Und es wurde im Tafsir so ausgelegt, als Leute, nicht die, die manchmal beten, manchmal nicht beten, sondern diejenigen, die ihre Gebete zwar verrichten, allerdings zur falschen Zeit verrichten. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte ebenfalls, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا إِلَّا مَنْ تَابَ. Allah sagte, und danach kamen, sinngemäß, danach kamen andere Menschen, die ihnen gefolgt sind, und die ihre Gebete vernachlässigt haben und ihren Neigungen gefolgt sind, und sie werden in Rai reingeworfen werden. Und Rai, ist im Tafsir heißt es, ist eine Oase in der Hölle. Illa man tab, außer demjenigen, der bereut. Und deswegen, also wie haben sie ihre Gebete vernachlässigt? Indem sie ihre Gebete nicht zur richtigen Zeit verrichtet haben, sondern zu spät verrichtet haben. Ich sage noch einmal, wie erwischt man ein Gebet zur richtigen Zeit im spätesten Augenblick? Indem man eine Raka'a vor Ende der Zeit erwischt hat. Eine Raka'a. Und wie erwischt man eine Raka'a? Nach manchen Gelehrten eine komplette Raka'a. Aber wir sagen, noch barmherziger, sagen wir, eine Raka'a erwischst du, indem du den Ruku' mitbekommst. Das heißt, die Verbeugung. Die Verbeugung nach dem Stehen. Allahu Akbar sagst du die Verbeugung, oder Subhan Rabbil Azim sagst. Wenn du diese Verbeugung noch mitbekommen hast vor dem Sonnenuntergang, dann hast du dein Asr-Gebet verrichtet, zur richtigen Zeit. Wenn du diese Verbeugung mitbekommen hast, bevor die Sonne aufgegangen ist, dann hast du, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam im klaren Hadith gesagt hat, dann hast du dein Fajr-Gebet noch zur richtigen Zeit verrichtet. Und dieser Hadith ist bei Sahih Muslim. Ja. Auf diese Sachen bauen sich auch andere Sachen auf. Wir haben erwähnt, als wir über die Kapitel der Reinheit Tahara gesprochen haben, über die Frau, die menstruiert, wenn sie zum Beispiel ihre Periode hat und dann wird sie rein, noch vor dem Sonnenuntergang, wenn sie rein geworden ist, sodass sie noch eine Raka'a verrichten könnte, haben wir gesagt, dann muss sie auch sich reinigen und ihr Gebet dann nachholen. Ja? Also das heißt, wenn sie rein wird, Und das, weiß nicht, für Raka'a braucht man vielleicht eine Minute. Und wenn sie eine Minute, also vor Fajr, vor dem Sonnenaufgang rein wird, dann hätte sie ja noch eine Raka'a beten können. Also dann muss sie sich reinigen gehen und dann ihr komplettes Fajr-Gebet nachholen. Und das gleiche gilt für die anderen Gebete. Und Allah weiß am besten Bescheid. Wa sallallahu wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira.